Szene 21. Gestern hat Michael auf Fräulein Schulz gewartet. Wo hat er gewartet? Oben in der Schule oder unten im Auto? Er hat gestern unten im Auto gewartet. Frage: Ist er dann mit Anna zum Ratskeller gefahren? Ja. Ja, dann ist er mit Anna zum Ratskeller gefahren. Hier haben wir ein Konzert aus Köln. Das ist ein nettes Programm. Frage: Sind Sie in Michaels Wagen oder in einem Taxi gefahren? Sie sind in Michaels Wagen gefahren. Frage: Sind Sie und ich, sind wir mitgefahren? Nein, wir sind nicht mitgefahren. Gut, wiederholen Sie. Heute und gestern. Ich fahre und ich bin gefahren. Sie fahren und Sie sind gefahren. Er fährt nach Hause und er ist nach Hause gefahren. Wir fahren mit und wir sind mitgefahren. Oder gestern sind wir mitgefahren. Prosit, liebe Anna. Auf Ihr Wohl. Danke. Danke. Frage: Sind Michael und Anna gestern in ein Theater oder in ein Restaurant gegangen? Sie sind in ein Restaurant gegangen. In welches Restaurant sind Sie gegangen? Sie sind in den Ratskeller gegangen. Warum sind Sie dorthin gegangen? Sie sind dorthin gegangen, um ein Glas Wein zu trinken. Ist auch Herr Brandt dorthin gekommen? Nein, er ist nicht dorthin gekommen. Frage: Sind die Schmidts vor oder nach dem Abendessen gekommen? Sie sind nach dem Essen gekommen. Herr Ober, den Sekt bitte. Wir gratulieren. Wir gratulieren. Frage: Ist Erika zu Hause geblieben? Nein, sie ist nicht zu Hause geblieben. Wie alt ist sie gestern geworden? 18 oder 20 Jahre alt? Sie ist gestern 20 Jahre alt geworden. Gut. Eine Pause von 5 Sekunden.